Durch ihre Vermittlung wusste Mardochai, sich bei dem Könige in Gunst zu bringen, die er dazu benutzte, treue Diener und Minister des Königs in geschickter Weise zu verdächtigen, besonders diejenigen, die den Juden nicht genehm waren. Die jüdische Misswirtschaft im Lande hatte eine judenfeindliche Partei entstehen lassen, die Schutzgesetze gegen den jüdischen Wucher verlangte. Zu ihren Führern gehörte der Minister Haman, der zum König sprach: Es ist ein Volk zerstreuet und verteilet sich unter die Völker in allen Landen deines Königreiches, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Und der König darf nicht dulden, dies also zu lassen. Der König stand im Begriff, Maßregeln gegen die Juden zu ergreifen, vielleicht sie des Landes zu verweisen. Der jüdische Chronist allerdings weiß zu erzählen, Haman hätte sie alle erwürgen wollen. Jetzt aber ließen die Hebräer alle Minen springen, um des Königs Herz zu wenden. Esther wusste von dem König, da er Wein getrunken hatte, ein Urteil gegen Haman zu erwirken, das ihn dem Galgen überlieferte und dafür Mardochai an seine Stelle setzte. Und abermals überredete Esther den König im Rausche, dass er durch einen Erlass den Juden Gewalt gebe über alle ihre Feinde, und so geschah es. Zu seiner Rechtfertigung lässt der Chronist den König zu Esther und ihrem Oheim sagen: So schreibet ihr für die Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und versiegelt es mit des Königs Ringe. Und so schrieb denn Mardochai geschäftig Briefe in des Königs Namen an die Obersten der Juden im Lande und siegelte sie mit des Königs Ringe. Darin war den Juden Macht gegeben, zu erwürgen und umzubringen alle, die ihnen Feind waren, samt den Kindern und Weibern und ihr Gut zu rauben. Und in allen Landen und Städten, wohin des Königs Gebot gelangte, da ward Freude und Wonne unter den Juden, Wohlleben und gute Tage, dass viele der Leute im Lande Juden wurden, denn die Furcht der Juden kam über sie. Also schlugen die Juden alle ihre Feinde mit Schwertesschärfe und würgeten und brachten um und taten nach ihren Gelüsten an allen, die ihnen Feind waren. Dr. Jakob Eduard Pollack, gestorben 1891, der ehemalige jüdische Leibarzt des Schahs von Persien, behauptet aufgrund örtlicher Studien die geschichtliche Echtheit der Esther-Sage. Das Grabmal der Esther, zu welchem die Juden seit undenklichen Zeiten heute noch pilgern, soll in Hamadan, den alten Ekbatana, stehen. So wollen die Juden 75.000 Perser erwürgt haben. Zum Andenken an diese Heldentat feiern auch unsere Juden noch alljährlich Purim, das Fest der Rache. Diese Esther-Geschichte verdient gemerkt zu werden, denn sie ist das typische Bild für andere ähnliche Vorgänge im Völkerleben. Die Juden sind, selbst in ihren Spitzbübereien, wenig erfindungsreich. Sie handeln überall nach den altüberlieferten Vorbildern und mit denselben Mitteln. So mancher Judenstreich, der uns naiven und gerade denkenden Menschen ein Auswuchs besonderer Schlauheit dünkt, ist doch nur die Anwendung eines alten Rezeptes und hat seine hundertfachen Vorläufer. Ein Volk, das seit Jahrtausenden sein Fortkommen durch Überlistung anderer Völker sucht, muss naturgemäß alle Trug- und Täuschekünste zur Meisterschaft ausgebildet haben. Sie sind gleichsam das Handwerkszeug des Juden und werden durch Anlernung von Geschlecht zu Geschlecht übertragen, genauso wie der Bauer seinem Sohne die Bestellung des Ackers, die Behandlung des Viehs, der Handwerker und Künstler seinen Lehrling die Erfahrungen und Fertigkeit seines Berufes beibringt. Der Unterschied ist eben der, dass die arischen Völker ihre Talente und Kräfte vorwiegend den produktiven Tätigkeiten zuwenden, der Hebräer aber ausschließlich denen der Überlistung und des Betruges. Mit diesem Heldenstreich der Juden war es um die Herrlichkeit des alten Kulturreiches Persien geschehen. Es sank unter der jüdischen Auspowerung tiefer und tiefer. Als Cyrus das Land eroberte, sorgte er, dass die Juden wieder aus Persien und Babylonien entfernt wurden. 42.000 Familien wanderten aus und zerstreuten sich in die Länder um das Mittelmeer. Ein Teil ging nach Jerusalem und baute es mit pekuniärer Unterstützung des Perserkönigs wieder auf. Nachdem dann den Juden durch Esra und Nehemia jene neue religiös-politische Verfassung gegeben war, die nach biblischer Überlieferung dem Nationalhelden Moses in den Mund gelegt wird, 5. Buch Moses, wurde Jerusalem noch einmal die Zentrale des Judentums, das dort einen finanziellen Stützpunkt hatte. Die in der Diaspora lebenden Juden lieferten alljährlich ihre Tempelsteuer nach Jerusalem, wo in der Tempelbank aller Reichtum aufgespeichert wurde. Vergleich 2. Makkabäer 3. Die hohen Priester vermittelten bereits damals als Bankdirektoren die internationalen Finanzgeschäfte. Ihnen lagen in der Regel auch später die weltlichen Interessen weit mehr am Herzen als die geistlichen. Die internationale Bankfirma der jüdischen Gebrüder Egibi und das jüdische Engrosgeschäft Murashu Söhne hatte 100 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems in Babylon, wie alte Tontafeln berichten, Weltruf und besaßen Geschäftsverbindungen mit allen Fürstenhöfen. Die raffiniertesten Formen des Wuchers waren den Semiten schon in Babylon bekannt. Vergleich Hering, Vorgeschichte der Indoeuropäer, Seite 233, und Chamberlain, 19. Jahrhundert, Seite 170. Der König Ptolemäus, der Palästina um 320 vor Christus eroberte, behandelte die Juden sehr wohlwollend und gestattete ihnen die Ansiedlung in Alexandrien. Sie scheinen aber auch hier sich bald lästig gemacht zu haben, denn ein späterer Herrscher, Antiochos IV. Um 180 vor Christus, beschloss die vollständige Ausrottung dieser üblen Rasse. Hier scheint aber die Nachkommenschaft des alten bäuerlichen Israel nochmals zur Geltung gekommen zu sein und streitbare Elemente ins Feld gestellt zu haben unter dem Namen der Makkabäer. Sie erhoben sich 165 vor Christus, schüttelten die Fremdherrschaft ab und begründeten nochmals ein selbstständiges Judenreich, das sich 100 Jahre lang hielt. 63 vor Christus unterwarf Pompeius das Land Judäa und machte dasselbe trotz wiederholter Empörungen dauernd tributpflichtig. Unter römischer Herrschaft waren mehrfach fremde Söldnertruppen nach Kleinasien gesandt worden, unter anderem auch Gallier, die an der Ostgrenze der römischen Provinz angesiedelt wurden, um einen Schutzwall gegen die fortwährend von Osten andrängenden Völkerschaften zu bilden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Landschrift Galiläa diesen Galliern seinen Namen verdankt. Aus Galiläa kam Jesus, den die Juden verächtlich den Nazarener nannten, ein Zeugnis, dass er und sein Wesen ihnen fremd war. Seine Lehre war denn auch ihnen Feind, sie war antijüdisch. Sie stellt einen unverkennbaren Protest gegen den Judengeist dar. Jesus nennt die Juden Otterngezücht, Kinder der Lüge, Kinder des Teufels. Seine Anhänger fand er unter den nichtjüdischen Bevölkerungen, besonders in den Provinzen Galiläa und Samaria. Der Christus am Kreuze erweckt dem Juden noch heute den tiefsten Schauder, denn er bildet die Mahnung an das ewige Stammesverbrechen des Judenvolkes, alle Zeit die Wahrheit zu kreuzigen. Nur schade, dass die christlichen Völker bis heute den wahren Sinn dieses Zeichens nicht verstanden haben. Es sollte eine lebendige Warnung vor dem Judentum bilden. 66 Jahre nach Christus warf Titus die letzte jüdische Empörung zu Boden, zerstörte das ewig revolutionäre Jerusalem und löste die jüdische Nation vollständig auf. Das hebräische Volk zerstob in alle Winde und ließ sich in allen damals bekannten Kulturländern nieder, leider nicht ohne den Keim des sittlichen und wirtschaftlichen Verfalls in sie zu verpflanzen. Allen Staaten, nach denen sie kommen, sind sie verderblich geworden, sie haben deren raschen Verfall herbeigeführt. In Rom finden wir die Juden bereits 150 vor Christus. Der gewiss nicht judenfeindliche Professor Mommsen sagt, wie zahlreich selbst in Rom die jüdische Bevölkerung bereits vor Caesar war und zugleich wie landmannschaftlich eng die Juden auch damals zusammenhielten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser Zeit, dass es für den Statthalter bedenklich sei, den Juden in seiner Provinz zu nahe zu treten, weil er dann sicher darauf zählen dürfe, nach seiner Heimkehr von den hauptstädtischen Pöbel ausgepfiffen zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft der Juden der Handel. Mommsen bezeichnet die Juden in Rom als ein Ferment der nationalen Dekomposition,

wenn sie sich nicht selbst als Fremdlinge im Lande, wie einst in Kanaan, von ihren Wirtsvölkern abgesondert hätten und wenn nicht ihr verächtlicher Schacher und Wucher, vor allem aber ihre abweichende Auffassung von Arbeit und Ehre, sie von dem deutschen Volke unterschieden hätte. Die Juden verabscheuten es, im Schweiße ihres Angesichts zu arbeiten, denn das dünkt sie ja schon nach der biblischen Paradiessage die schrecklichste Strafe auf Erden. Auch für das Wohl und die Erhaltung der Stadt und des Landes regten sie keinen Finger. Vielmehr beanspruchten sie für sich, wie einst im Römischen Reich, das Vorrecht, von der sonst allgemeinen Heerespflicht, dieser ersten und vornehmsten Pflicht des freien deutschen Bürgers, befreit zu werden. Auch entzogen sie sich, angeblich aus Rücksicht auf ihre Sabbatruhe und ihre Speise und andere Vorschriften, der tätigen Mithilfe an sonstigen öffentlichen Arbeiten der Bürger. Sie kauften sich lieber mit Geld davon los. Unbehindert durch Kriegsdienst oder andere lästige bürgerliche Pflichten wollten sie auf Kosten des arbeitenden Volkes schnell und ohne Arbeit reich werden. Es war daher kein Wunder, dass die feigen und faulen Juden, die den Waffendienst scheuten und sich den tätigen Bürgerpflichten entzogen, bei der kriegerisch und arbeitsam veranlagten deutschen Bevölkerung bald nicht mehr als volle freie Bürger angesehen wurden. Es war nur gesunde Volkslogik, die da sagte, wer nicht die vollen gleichen Bürgerpflichten auf sich nimmt, hat auch nicht Anspruch auf das volle und gleiche Bürgerrecht. Aber erst als die Bevölkerung immer mehr der Ausbeutung jüdischer Geldleute verfiel, als die Verschuldung aller arbeitenden Klassen immer reißendere Fortschritte machte, bildete sich der schroffe Gegensatz zwischen den wucherischen Juden und dem arbeitenden Bürger, Handwerker und Bauern heraus. Verhängnisvoll für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben wurde die Auffassung der römisch-christlichen Kirche, dass noch dazu aufgrund einer mosaischen Gesetzesvorschrift im 5. Buch Moses Kapitel 13,20 für die Christen alle Geldgeschäfte, auch das reale Zinsnehmen für Darlehen, vor Gott sündhaft wären. Den Christen, das heißt also den deutschen Geschäftsleuten, wurde das Geldverleihen durch die Kirche und durch die damals von ihnen beeinflussten weltlichen Anschauungen und Gesetze verboten, den Juden dagegen wurde es gestattet und geradezu als Monopol privilegiert. Durch dieses Leitzins- und Wuchermonopol wurde nach und nach aller Reichtum des Landes den Juden in die Hände geliefert und die christlich-deutsche Bevölkerung war bei der zunehmenden Bedeutung des baren Geldverkehrs im Wirtschaftsleben ausschließlich auf die geldleihenden Juden angewiesen. Die Fürsten und die geistlichen Obrigkeiten brauchten für ihre Kriege und Hofhaltungen immer mehr Geld. Sie betrachteten nach damaligen Anschauungen ihre Untertanen meist nur als Geldquelle, die nach Belieben verwertet werden durfte. Vielleicht half der wortgewandte Jude selbst dazu, sie in dieser Auffassung zu bestärken. Dem germanischen Verhältnis zwischen Fürst und Volk entsprach sie nicht. Um Geld zu bekommen, verpfändeten die Fürsten, Adligen und Geistigen ihre Länder und Güter an jüdische Geldwucherer, sie verpachteten ihnen die Steuern und Abgaben und Gerechtsame ihrer Länder gegen hohe Vorschüsse und Darlehen und überließen es den Wucherern, die geliehenen Gelder durch Steuerdruck und Zollschikane mit Zins und Zinseszins aus der Bevölkerung des Landes wieder reichlich herauszuschlagen. Damit aber die jüdischen Wucherer mit recht viel Gewinn und ungehindert ihre Ausbeutungsgeschäfte betreiben konnten, nahmen schwache Fürsten und die kirchlichen und weltlichen Herren die Juden und ihre Familien als sogenannte Schutzjuden noch unter besonderen verbrieften Schutz, verliehen ihnen viele Freiheiten und Vorrechte und ließen sich solche Schutzbriefe, Judengeleite, von den Juden nochmals gut bezahlen, unbekümmert darum, ob Volk und Land durch den Judenwucher ruiniert wurde. Unter manchen Herrschern bekamen die Juden die gesamte Kammerwirtschaft, das ist die Schatzkammer und Finanzverwaltung, ganz in ihre Hände. Sie wurden als Kammerknechte, Kammerdiener oder als Hoffaktors und Hofjuden eingesetzt und brachten als allmächtige Leiter der Staatsfinanzen für sich und ihre Stammesgenossen ungeheure Reichtümer zusammen. Also eine Neuauflage der ägyptischen Zustände unter Josef. Auch scheint es, dass bereits frühzeitig die Juden durch die Taufe sich in hervorragende Stellungen eingeschlichen und ihre Stammesgenossen in auffälliger Weise begünstigt haben. So war um 1100 zu Speyer ein Bischof namens Hausmann, der eine ganz erstaunliche Judenfreundschaft bekundete. Er baute den Juden eine vollständige Judenburg, die eine Sammelstätte jüdischer Wucherer und Händler wurde. Er erwirkte beim Kaiser besondere Freiheiten für die Juden, so zum Beispiel hatten sie vollständige Freizügigkeit ohne jede Abgabe, während dies alles den übrigen Bürgern verwehrt war. Nach der auf eine Steintafel im Kölner Dom eingemeißelten Verordnung vom Jahre 1266 untersagte der Erzbischof Engelbert II., Graf von Falkenburg, den christlichen Hausierern, die Geldgeschäfte betreiben wollten, sich in Köln niederzulassen, weil den Juden hierdurch Nachteil erwächst und da die Juden allein bei der gleichen Freiheiten, wie es billig ist, zu schützen sind. Um das Jahr 1337 war der Großbankier Jakob Daniels, der Leiter der Zentralkasse des Trierer Erzbischofs Balduin. Die Buchungen wurden ausschließlich hebräisch geführt. Ein Jude Schmuel war der Vertraute des Magdeburger Erzbischofs Dietrich. Nach der Schlacht am Weißen Berge 1621 wurde in Prag das Judenviertel durch eine Schutzwache vor den Plünderern bewahrt, die übrige Stadt aber der Soldateska überlassen. Ferdinand II. Gebot unter anderem, dass die gesamte Judenschaft von Worms und so weiter vor allen gewalttätigen Einlagen, Einquartierungen und anderen Kriegsbeschwerlichkeiten gänzlich und allerdings eliminiert und befreit sein sollte. Der Kaiser Rudolf II. Verlieh seinem Hofjuden Jakob Bassevi Schmieles in Prag den Adel von Treuenburg und seinen allmächtigen Günstling Philipp Lang, eines aus Tirol gebürtigen Juden, den Adel von Langenfels. So ließen sich noch hunderte von einflussreichen Judengünstlingen an Kaiser- und Fürstenhöfen nennen und viele Vorrechte der Juden in den verschiedenen Ländern, Staaten und Städten des Deutschen Reiches aufzählen. Der Dreißigjährige Krieg mit seinen Kriegslieferungen und seiner Kriegsbeute, mit dem wechselnden Glück der Heere und Fürsten und mit der allgemeinen Rechtsunsicherheit für jede ehrliche Arbeit war eine rechte Goldgrube für die Hebräer. Als Armeelieferanten und Spione leisteten sie beiden Kriegsparteien meist zugleich ihre gut bezahlten und lohnenden Dienste. Von dieser Zeit an bis heutzutage waren jüdische Bankiers als Geldlieferanten an allen deutschen Höfen unentbehrlich und an den europäischen Thronen allmächtig. Die Juden Samuel Oppenheim aus Heidelberg, Samson Wertheimer aus Worms, Teixeira de Sampaio und Dor aus Hamburg, Pinto, Belmonte, Mela, Bueno des Mesquita in Amsterdam, Isaac Duasso in England, Diego Teixeira in Stockholm beherrschen schon im 17. Jahrhundert den ganzen internationalen Geldmarkt von Wien bis Schweden, von den Niederlanden bis nach Indien. Unter dem geldarmen Kaiser Rudolf von Habsburg 1273 bis 1291 hatten die Juden sich das ungeheure Vorrecht erkauft, alle ihre privatrechtlichen Streitigkeiten und Prozesse auch mit Christen allein vor ihrer Synagoge, vor der Schule, heißt es meist in alten Urkunden, zu verhandeln und nicht vor den allgemeinen bürgerlichen Gerichten. Wie einst der Tempel in Jerusalem war auch die Synagoge keineswegs nur eine Stätte des Kultus, sie war zugleich der Sammelpunkt für alle Geld- und Handelsgeschäfte wie eine Zentralbank oder Geschäftsbörse. Hier hatten die Juden auch die Vergünstigung ihres eigenen besonderen Gerichtsstandes für alle Geld- und Wucherforderungen. In vielen Städten hatten sie ihre eigenen Stadtrichter. Nur Juden wurden, auch bei Prozessen mit Christen, als rechtsgültige Zeugen zugelassen und alle Urkunden mussten hebräisch abgefasst werden, wenn sie vor den Synagogenrichtern rechtsgültig sein wollten. Dieses Privilegium erhandelten sich die Juden immer wieder von deutschen Kaisern und Reichsfürsten gegen schwere Bezahlung. Man vergleiche hierzu die Talmudstellen und man wird erkennen, welcher Willkür und Ausbeutung der deutsche Bürger und Bauer durch die Geschäfts- und Talmudmoral der jüdischen Richter ausgesetzt war. Ein weiteres Vorrecht, das die Juden mit Vorliebe immer aufs Neue von ihren Landesherren für sich erkauften, war das Hehlerprivilegium. Gestohlenes Gut, das bei Juden gefunden wurde, durfte ohne Entgelt nicht zurückgefordert werden. Der Jude konnte vielmehr jeden beliebigen Preis, den er angeblich dem Diebe für den Raub gezahlt hatte, beanspruchen. Der Löwenanteil von allem Diebesraub floss daher in die Tasche der jüdischen Hehler. Unzählige Urkunden und noch erhaltene Schuldbriefe beweisen, dass alle anderen Bevölkerungsklassen der jüdischen Wucher- und Hehlergewalt wehrlos verfallen waren und dass die maßlosen Wucherforderungen der Juden mit aller Härte und mit der oft unmenschlichen Strenge des damaligen Schuldrechts durch die Obrigkeiten beigetrieben wurden. Mit welchen Wucherzinsen das deutsche Volk ausgesogen wurde, dafür nur einige Beispiele. Im Jahre 1255 wurde durch den Mainzer Städtetag den Juden ein Zinsfuß von 43 1/3% auf Wochenfrist bewilligt. Der Kaiser Heinrich gestattete 1310 ihnen bereits 65% und im Jahre 1392 erlaubte ihnen das Regensburger Gesetz sogar 86 2/3%. Doch erscheinen in einigen Schuldscheinen noch weit höhere Zinssätze bis zu 174%. Nun berufen sich jüdische und judenfreundliche Geschichtsschreiber und Schriftsteller darauf, dass die Juden nur infolge ihrer Religion und durch den Einfluss der christlichen Kirche in eine unterdrückte und erniedrigende Ausnahmestellung gezwungen worden seien und dass sie sich nur deshalb dem Wucher- und Hehlergewerbe zugewendet hätten, weil sie der persönlichen Freiheit und Freizügigkeit beraubt, mit Leib und Gut dem Landesherrn gehörten und sich für diesen Druck und die Kränkung ihrer auserwählten Persönlichkeit in anderer Weise durch übermäßigen und unredlichen Gewinn am deutschen Volke haben schadlos halten müssen. Es wird hierbei wohlweislich verschwiegen, dass die Juden schon zu den Zeiten ihrer Propheten und dann weiter bei allen Völkern und bereits vor der Herrschaft des Christentums in gleicher Weise von Schacher und Wucher gelebt hatten. Zudem ist es unzutreffend, dass im späteren Mittelalter den Juden eine drückende Ausnahmestellung aufgezwungen worden sei und dass sie allein das Elend persönlicher Unfreiheit zu tragen gehabt hätten. Manch andere Bevölkerungsklasse hatte unter der damaligen Anschauung und Gesellschaftsordnung und unter dem politischen Druck der herrschenden Stände härter zu leiden als die Juden. Der deutsche Bauer und teilweise auch der Bürger stand mit Leib und Gut noch bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts in der Leibeigenschaft seines Guts- oder Landesherrn und war oftmals schlimmer dran als der Jude, der sich mit Geld von allen Verpflichtungen loskaufte. Mit Abstammung und Beruf war auch bei anderen häufig der Begriff der Unehrlichkeit verbunden, den Gewerben der Müller, Barbiere, Leineweber und Schauspieler und anderen wurde die volle bürgerliche Ehre bestritten und der Maklin wendischen, slawischen Blutes machte auf Generationen hinaus zur Zunftgenossenschaft unfähig. Wenn den Juden auch bisweilen von den selbstherrlichen Grund- und Landesherren ein großer Teil der erwucherten Reichtümer durch hohe Abgaben und durch mancherlei Druck abgenommen wurde, so verstand der Jude es doch, bald wieder auf seine Kosten zu kommen. Durch Vorschüsse an leichtsinnige Herren und Fürsten, an den Rat der Städte und die Geistlichkeit, durch Bestechung der Beamten und durch andere unsaubere Praktiken wusste der Jude sich allerlei Freiheiten und Vergünstigungen und Vorrechte gegenüber der anderen Bevölkerung zu erkaufen. Mit der Stärkung der finanziellen Macht des Judentums traten auch seine alten Erblaster der Überhebung und Anmaßung, der Herrschsucht und des Protzentums auf. 1349 berichtet ein Straßburger Chronist, dass der Rat der Stadt, der von den Juden Geld aufgenommen hatte, die Juden sehr rücksichtsvoll behandelte. Da wurden die Juden so hochmütig, dass sie niemand nachgaben und wer sie kränkte, musste es härter büßen als bei einem Bürger. In Fürth fühlten sie sich durch den allgemeinen Nachtwächterruf, ihr lieben Christen seid munter und wacht, gekränkt und setzten durch, dass die Anrede der Bürger in »Ihr lieben Herrn« geändert wurde. Mit Vorliebe suchten die reichen Juden den höheren Ständen, dem Adel und der Geistlichkeit in Kleidung und Auftreten es gleich zu tun, um mit ihrem Reichtum zu prahlen. Ihr Kleiderprunk und Übermut war dabei oft so arg, dass Ritter und Bürger sie wie Priester und Herren männiglich ehrten mit Hut abziehen und Kniebeugen und dass selbst die Synagogenvorstände gegen den Judenprunk Verordnungen erließen. Auch fügten sich die Juden selten den damaligen sehr strengen, aber auf Treu und Glauben gegründeten Regeln des Handels und der Markt- und Bürgerordnung. Vielfach suchten sie für sich Sonderrechte und Vorteile zu erschleichen. Gegen Strafen erhoben sie natürlich ein großes Jammergeschrei über Vergewaltigung und Unterdrückung der persönlichen Freiheit. Oftmals wurden sie durch ihre Schutzherren der allgemeinen gesetzlichen Strafgewalt entzogen. So durfte vielfach der Jude nicht wie andere Bürger durch Prügel oder durch den Pranger gestraft werden. Im Gefühl ihrer Zungenfertigkeit und ihrer Auserwähltheit ließen sie ihrer Neigung zu anmaßender Kritik oft die Zügel schießen. Während sie für sich und ihre Religion die weiteste Toleranz beanspruchten, verspotteten sie in beliebten Disputationen die christlichen Religionsanschauungen und Gebräuche und ergingen sich in häufigen Witzeleien über die Jungfrau Maria und ihren unehelichen Sohn, über den Zimmermannsberuf des Heilands, den sie als erfolglosen politischen Aufrührer lächerlich machten. Dies war ein Grund, weshalb ihnen oftmals in ihrem eigenen Interesse verboten wurde, zur Zeit der Osterfeiern sich auf der Straße zu zeigen, damit das gläubige Volk nicht durch Spottreden gereizt würde. Ein weiterer Grund der Unbeliebtheit war die dem gewöhnlichen jüdischen Volke noch heutzutage anhaftende Unsauberkeit und das schamlose Gebaren. Immer wieder tauchten die Klagen der Bürger auf, dass die Juden nach ihrer angewohnten Unart durch ihr unflätiges Hauswesen den Benachbarten keinen geringen Ungemach, ja sogar Krankheiten verursachten. Auch wird geklagt, dass die Juden sowohl Manns- als auch Weibspersonen, jung und alt, in großer Menge vor den Haustüren und Fenstern der Bürger sitzen und, salvo honore, ihre räudigen und wurmstichigen Häute kratzten. Ein andermal hören wir, dass ihre üppigen Reden und ihr höhnisches Benehmen auf den Straßen öffentliches Ärgernis erregen. In den Judenordnungen und Judengeleiten finden wir auch die Anweisung bestimmter Straßen als Wohnplatz für die Juden in den häufigen Klagen begründet, dass etliche Juden und ihr Gesind in nachbarlichen Beiwohnungen mit den Christen und ihrem Gesind fast übel und zänkisch verhalten, sonderlich aber den Christen an ihrem Kirchengang und Gottesdienst ärgerlich und hinderlich erzeigt, deswegen sie auch verspottet und verachtet, auch durch ihre Unflätigkeiten, so sie zu gemeinen Putzen trugen, dieselben verunreinigt haben. In einem anderen Bericht heißt es, sie gehen nicht zu zwei, sondern zu ganzen Dutzenden mit ineinander geschlagenen Armen über die Straßen und weichen auch den vornehmsten Leuten nicht aus. Die vielfachen Verordnungen gegen die Juden waren also nur Abwehrmaßregeln gegen ihr unsauberes und freches Auftreten und gegen die übermäßige Auswucherung des arbeitenden Volkes. Als Abwehrmaßregel ist auch die den Juden zeitweilig vorgeschrieben gewesene Kleiderordnung mit bestimmten Abzeichen, spitzen Hüten, gelben Flecken oder Ringen an den Kleidern anzusehen, damit das gewöhnliche Volk vor ihrem heimlichen Ränken gewarnt wurde. Solche Abzeichen, die sie von anderen Völkern absondern sollten, waren überdies den Juden schon durch ihre mosaischen Gesetze vorgeschrieben. Vergleich 5. Moses 15, 38. Auch dieser halb das gesamte Judenleben der Vergangenheit in den deutschen Landen nur als eine Kette mit Engelsgeduld getragener Leiden in rührseliger Weise schildern und die Juden als völlig schuldlos und als Märtyrer ihrer Zeit hinzustellen, ist handgreifliche Fälschung. Der Vorschrift einer besonderen Kleiderordnung mussten sich zu jenen Zeiten auch andere Berufsklassen fügen. Ein freies Wohnrecht und unbeschränkte Freizügigkeit gab es in den alten Staats- und Rechtsformen bis zum 19. Jahrhundert für niemand.

Auch Vergleiche der Nichtjuden mit Eseln, Hunden und so weiter sind im Talmud nicht selten. Die christlichen Kirchen werden Narrenhäuser, das Taufwasser Hurenwasser genannt. Über das Judenvolk sagt der Talmud, die Israeliten sind vor Gott angenehmer als die Engel. Ganz ähnlich, das israelitische Volk ist das vortrefflichste unter dem menschlichen Geschlecht, gleich wie das Herz das vornehmste unter den Gliedern ist. Eine einzige israelitische Seele für sich ist in den Augen Gottes mehr wert als alle Seelen eines ganzen Volkes. Die Welt ist allein der Israeliten wegen geschaffen worden, sie sind die Frucht, die übrigen Völker aber ihre Schalen. Die Sonne bescheint die Erde, der Regen befruchtet sie, nur weil die Israeliten darauf wohnen. Wer einen Juden einen Backenstreich gibt, hat Gott selbst geschlagen. Von den nichtjüdischen Völkern heißt es, sie sind wie Körbe, in die man Stroh und Dünger tut. Sie haben nur die Seele, die dem Vieh und den Tieren gegeben ist, weshalb der Talmud zu seinen Gläubigen sagt, ihr werdet Menschen genannt, die Völker der Welt aber werden nicht Menschen, sondern Vieh geheißen. Die Israeliten werden Menschen genannt, weil ihre Seelen von Gott sind, die Nicht-Israeliten aber, deren Seelen von dem unreinen Geist stammen, werden Schweine geheißen. Wiewohl die Völker der Welt die Gestalt haben wie die Israeliten, so sind sie doch nur Affen gegenüber den Menschen, das heißt den Israeliten. Gott hat den Goyim nur darum menschliche Gestalt gegeben, damit die Juden sich nicht von Tieren bedienen lassen müssen. Alle Lebensgemeinschaft von Juden mit Nichtjuden ist verboten. Es ist auch unmöglich, dass die Juden unter die übrigen Völker vermischt werden sollten. Hütet euch, sagt der Rabbi Menachem, und vermischt euch nicht unter sie, nehmt auch keine Weiber von ihnen und gebt ihnen auch keine zur Ehe. Es ist verboten, einem Nichtjuden die Geheimnisse des Gesetzes zu offenbaren. Wer sich dessen schuldig macht, der tut so viel, als wenn er die ganze Welt zerstörte. Verboten ist es ferner, einen Nichtjuden zu grüßen, von einem Nichtjuden ein Almosen zu nehmen oder ihm eine Gunst zu erweisen oder auch nur etwas Rühmliches von ihm zu sagen. Zu den Worten des Bibeltextes, du sollst den Tagelöhner, der Not leidet und arm ist, von deinen Brüdern nicht drücken, fügt der Talmud hinzu, die anderen, das heißt die Nichtjuden, werden ausgenommen. Einem Israeliten ist erlaubt, einem Goy Unrecht zu tun, weil geschrieben steht, du sollst deinem Nächsten nicht Unrecht tun, und wird des Goy nicht gedacht. Verlorenes Gut, das einem Goy gehört, braucht man nicht zurückzugeben. Der Rabbi Bechai lehrt, eines Goy verlorene Sache ist erlaubt zu behalten, denn es steht geschrieben, mit allem Verlorenen, was dein Bruder verliert, aber nicht, was ein Goy verliert. Oder deinem Bruder sollst du das Verlorene wiedergeben, einem Goy aber sollst du es nicht wiedergeben. Wenn ein Goy eines Israeliten Pfand in der Hand hat, worauf ihm der Goy Geld geliehen hat, und der Goy es verliert und findet es ein Israelit, so soll er es dem Ersten wiedergeben, nicht aber dem Goy. Wenn es aber der Finder dem Goy wiedergeben wollte, um des heiligen Namens willen, so soll ihm der andere sagen, wenn du den Namen heiligen willst, so tue es mit dem, was dir gehört. Rabbi Moshe schreibt, in dem 143. Gebot werden wir gewarnt, dass wir keinen von den Israeliten bestehlen sollen. Das Buch Emek Hamelech sagt, wer einem Israeliten Geld oder Gut stiehlt, der muss 70 Mal fasten und so weiter. Es ist deutlich, dass bei einem Nicht-Israeliten es erlaubt ist. Ein Kind Noahs, worunter ein Goy verstanden ist, wird getötet, wenn es auch weniger als eines Pfennigs Wert gestohlen hat. Den Kindern Noahs ist das Stehlen verboten und werden sie nicht anders davor gewarnt, als dass man sie umbringt. Das Wuchernehmen eines Juden von einem anderen Juden ist verboten, denn es steht geschrieben, du sollst nicht an deinem Bruder wuchern. Man entlehnt von einem Kut her, nicht Juden, und leiht ihnen auf Wucher, wie gesagt wird, an deinem Bruder sollst du nicht wuchern, an deinem Bruder ist es verboten, aber an den übrigen Leuten der Welt ist es erlaubt. Das Gesetz hat nur verboten, einem Israeliten auf Wuchergeld zu geben, aber an einem Fremden ist es erlaubt. Hierzu bemerkt Rabbi Levi ben Gerson: Diese Worte sind ein befehlendes Gebot. An dem Fremden sollst du wuchern. Weil dieser Abgötterei treibt, so befiehlt uns das Gesetz, ihm auf Wucher zu leihen, wenn er von uns entlehnen will, auf dass wir ihm allen möglichen Schaden verursachen, und damit tun wir kein Unrecht. Rabbi Moshe sagt: Gott hat uns befohlen, von einem Goy Wucherzinsen zu fordern und erst dann ihm zu leihen, wenn er sich dazu versteht, so dass wir ihm keinen Nutzen schaffen und keine Hilfe leisten, sondern wir wollen ihm Schaden zufügen, auch wenn wir Nutzen von ihm haben. Es ist erlaubt, einen Goy zu betrügen und Wucher von ihm zu verlangen. Wenn du aber deinen Nächsten etwas verkaufst oder von seiner Hand etwas kauftest, so soll keiner seinen Bruder betrügen. Es ist den Gerechten erlaubt, betrüglich zu handeln, gleich wie Jakob getan hatte. Den Irrtum eines Goy auszunutzen ist erlaubt, wenn er sich von selbst, das heißt zu seinem Nachteil, irrt. Wenn nämlich der Goy eine Rechnung macht und irrt, so muss der Israelit zu ihm sagen: Siehe, ich verlasse mich auf deine Rechnung, ich weiß nicht, ob es sich so verhält, doch ich gebe dir, was du forderst. Wenn ein Jude mit einem Nichtjuden einen Prozess hat, so lässest du deinen Bruder gewinnen und sagst dann freundlich: So will es unser Gesetz. So in einem Lande, in dem die Gesetze der Juden gelten. Wenn die Gesetze der Völker dem Juden günstig sind, so lässest du deinen Bruder gewinnen und sagst dem Fremden: So will es euer eigenes Gesetz. Wenn die Juden weder Herren im Lande sind, noch das Landesgesetz ihnen günstig ist, so soll man die Fremden durch Ränke plagen, bis dass der Gewinn den Juden bleibt. Wer ein Gelübde getan hat und es reut ihn dasselbe, dem kann auch durch die Reue wieder geholfen werden, wenn er auch schon sein Gelübde bei dem Gott Israels getan hat. Er muss zu einem vornehmen Rabbiner gehen oder, wenn kein solcher da ist, zu drei gemeinen Männern aus der Gemeinde, die ihn entbinden. Wer einen Eid schwört und es reut ihn desselben, so dass er anderen Sinnes wird oder wenn sich etwas zuträgt, was zur Zeit des Schwures nicht in seinem Sinne war, so soll er dasselbe tun. Wer falsch schwört, der verleumdet die Wahrheit Gottes. Es sind aber die Menschen, das heißt die Juden, dieser Sache so gewöhnt, dass einige des Tages wohl 100 und mehrmal damit sich versündigen. Vielleicht hält auch diese im Munde der Israeliten sehr übliche Sünde uns in der Verbannung unter den Völkern fest. Das heißt, sie ist schuld an der allgemeinen Verachtung der Juden. Moses sagt: Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und wer die Ehe bricht mit seines nächsten Weibe, ist des Todes schuldig. Strafbar für den Juden ist also der Ehebruch an des Nächsten, das heißt an des Judenweibe. Das Weib des Nichtjuden ist ausgenommen. Rabbi Bechai, Levi ben Gerson und andere lehren, dass die Ehe des Nichtjuden in den Augen der Israeliten keine Gültigkeit habe und dass der Jude keinen Ehebruch begehe, wenn er ein nichtjüdisches Weib schände. Der Talmud erzählt, dass einige seiner ersten Weisen, Rab und Nachman, wenn sie in eine fremde Stadt kamen, öffentlich ausrufen ließen, ob nicht ein Weib auf einige Tage ihre Frau sein wolle. Ebenfalls im Talmud erklärt Elias, es würden trotz des Versöhnungstages viele Jungfrauen geschändet, da ja die Sünde draußen vor der Tür des Herzens geschehe, das Innere der Seele aber von den Bosheiten der Menschen unberührt bleibe. Von Rabbi Eleazar wird erzählt, dass keine Hure auf der Welt gewesen, die er nicht gebraucht habe. Wenn der jüdische Ehegemahl unter dem eigenen Dache mit einer anderen Umgang hat, so hat die Frau nach rabbinischem Gesetze kein Recht, ihm das zu wehren. Als der Rabbi Yochanan gewisse unnennbare Dinge als unsittlich bezeichnete, sagte man gegen ihn: Nein, das Gesetz ist nicht so, denn die Weisen haben gesagt: Alles, was ein Mann mit einem Weibe tun will, darf er tun, wie mit einem Stück Fleisch, das kommt vom Metzger, das man kann essen, gebraten, gekocht, geschmort, oder wie mit einem Fisch, der kommt vom Fischer. Als Beleg für diese Norm, Halacha, wird dann angeführt, wie eine Frau beim Rabbi klagt, von ihrem Mann sodomitisch behandelt zu sein, worauf der Rabbi geantwortet habe: Meine Tochter, ich kann dir nicht helfen, unser Gesetz hat dich preisgegeben. Die Schändung einer Nichtjüdin kann für den Juden niemals Ehebruch sein. Dagegen ist ein Sohn Noahs, das heißt ein Nichtjude, der mit einem israelitischen Weibe Ehebruch getrieben hat, des Todes schuldig. Den abgöttischen Nichtjuden verursacht man den Tod nicht, doch es ist verboten, ihn sie zu erretten, wenn sie dem Tode nahe sind. Wenn man einen von ihnen sieht, der ins Meer gefallen ist, so zieht man ihn nicht wieder heraus, wenn er auch einen Lohn geben wollte. Die Goyim oder Heiden, wie auch die Räuber, die den Heiden gleich sind, zieht man nicht aus der Grube, wenn sie da reingefallen sind, sondern man lässt sie darinnen, dass sie sterben müssen. Die Ketzer, die den israelitischen Glauben verleugnen, ist befohlen zu töten. Wenn man die Macht in seiner Hand hat, so töte man sie öffentlich mit dem Schwerte, wo nicht, so soll man ihnen mit List beikommen, zum Beispiel man lässt sie in eine Grube und zieht sie nicht wieder heraus. Wenn eine Treppe in der Grube ist, so zieht man sie hinweg und spricht, ich tue es, damit mein Vieh nicht hinabgehe. Und wenn ein Stein über dem Loch der Grube gewesen ist, so legt man ihn wieder drauf und spricht, ich will mein Vieh darüber gehen lassen. Wenn aber eine Leiter in der Grube ist, so nimmt man sie hinweg und spricht, ich muss meinen Sohn vom Dach herabsteigen lassen. Zu dem Wort der Bibel, du sollst das Gedächtnis der Amalek vertilgen, macht der Talmud diese Anmerkung. Der Krieg wider die Amalekiter ist ein befohlener Krieg und ist uns anbefohlen, dieselben zu peinigen und sie zu verfolgen, bis sie vertilgt werden und kein Mensch mehr von ihnen übrig bleibe. Wer das Blut der Gottlosen vergießt, der tut so viel, als wenn er Gott opfere. Ein Sohn Noahs, der Gott flucht, Abgötterei treibt, ein Ehebrecher und Totschläger ist, wird frei, wenn er den jüdischen Glauben annimmt. Hat er aber einen Israeliten getötet oder mit einem israelitischen Weibe Ehebruch getrieben, so ist er des Todes schuldig, selbst wenn er sich zum Judentum bekehren wollte. Ritualmorde. Zu den schwerwiegenden Anschuldigungen gegen die Juden gehört schon seit vorchristlichen Zeiten der Vorwurf, dass sie zu gewissen religiösen Handlungen das Blut von Nichtjuden gebrauchten und dass sie wiederholt Morde, sogenannte Blut- oder Ritualmorde, hauptsächlich an Kindern begangen hätten. Es muss betont werden, dass sich im Talmud und im Schulchan Aruch keine Stelle findet, die den Gebrauch von Blut vorschreibt oder sonst in solchem Sinne gedeutet werden könnte. Es bleibt allerdings zu berücksichtigen, dass das Judentum außer der schriftlichen noch eine mündliche Überlieferung, die Kabbala, für seine religiösen Gebräuche besitzt. Eine oft gehörte Behauptung geht dahin, dass die Juden besonders für ihr Osterfest zur Matzenbereitung menschliches Blut brauchten. Man argwöhnt, dass von den Juden zu schlachtende Osterlamm auch ein Menschenkind sein könnte. Nun findet sich eine recht merkwürdige talmudische Stelle im Talmud-Traktat Ketubot 102b unten. Nach der Amsterdamer Ausgabe des Talmud Babli, hebräisch und deutsch, lautet sie, wenn einer stirbt und hinterlässt einen unmündigen Sohn für dessen Mutter und es sagen die Erben des Vaters, die Brüder, er werde groß wachse auf bei uns, aber die Mutter sagt, es werde groß mein Sohn bei mir, so lässt man ihn bei seiner Mutter und nicht lässt man ihn bei den zu seiner Beerbung Befähigten. Es ist vorgekommen, dass sie ihn schlachteten am Vorabend des Osterfestes. 14. Nissan, am 15. ist das eigentliche Osterfest. Die Logik dringt jedem bei dieser Stelle die Überzeugung auf, dass erstens auch ein Judenknabe, den der letzte Wille des Vaters nicht schützte, geschächtet werden kann als Osterlamm. Als Grund lässt sich dafür angeben, dass nach jüdischer Lehre ein Unmündiger wie ein Goy gleich den Tieren ist. Zweitens, wenn Juden sich gar aus den Unmündigen des eigenen Volkes Osterlämmer suchten, wie viel weniger werden sie sich bedenken, die gleich den Tieren geachteten Nichtjuden zu schächten? Vergleich damit Pes 49, dass man auch am Versöhnungstag einen Amharek, das heißt einen Unwissenden des rabbinischen Gesetzes Unkundigen, sei er Jude, sei er nicht Jude, durchstechen kann. Wenn der Judenschützer Strack das Durchstechen als bloß krassen Ausdruck für harmlose Ereiferung nehmen will, So zeigt die Seitenstelle von dem Schlachten am Osterabend wohl deutlich, wie sehr er auf dem Holzweg ist. Oder schlachtet man bloß in Gedanken, um neben dem Osterfeiern auch noch Erbe eines Bruders zu werden? Neues, sehr interessantes Material zur Ritualmordfrage bringe ich in meiner Schrift Der Streit um Gott und Talmud, Seite 61 und folgende. Das Kol Nidre-Gebet. Zur Entbindung von ihren Eiden und Schwüren sprechen die Juden alljährlich am Versöhnungstage in der Synagoge ein Gebet, das mit folgender Formel eingeleitet wird. Mit Bewilligung des himmlischen Gerichts und des irdischen Gerichts erlauben wir, dass gebetet werde mit den Abar Yamim, Übertretern. Nun folgt dreimal das folgende Gebet. Alle Gelübde, Kol Nidre, und Verbindlichkeiten und Schwüre, welche wir von diesem Versöhnungstage an bis auf den nächsten geloben, schwören und auf unsere Seele binden werden, die reuen uns alle und sollen aufgelöst, erlassen, aufgehoben, vernichtet, unkräftig und ungültig sein. Unsere Gelübde sollen keine Gelübde und unsere Schwüre sollen keine Schwüre sein. Was die Entstehung dieses sonderbaren Gebetes anbelangt, so sagt der Talmud, Nedarim 23b, wer da wünscht, dass seine Gelübde das ganze Jahr hindurch keine Geltung haben sollen, der trete am Jahresanfange hin und sage, alle Gelübde, die ich geloben werde, sollen nichtig sein. Nur muss er, wenn er später ein Gelübde tut, an diese Erklärung denken. Von jüdischer Seite ist versucht worden, dieses Kol Nidre-Gebet als harmlos hinzustellen, da es sich angeblich nur auf persönliche Gelübde beziehen solle, die die Juden allein für sich auf ihre Seele binden, aber nicht auf Verpflichtungen, die von Juden im öffentlichen Leben anderen gegenüber beschworen oder eingegangen worden sind. Unter Arba Yamim, Übertretern, in der Einleitungsformel sollen aber nach Mandelstam ursprünglich die Scheinschriften Anusim Maranen gemeint gewesen sein, die am Versöhnungstage Yom Kippur sich heimlich zu ihrem dem Judenstamme treu gebliebenen Stammesgenossen jenseits der Landesgrenzen begeben haben, um feierlich zu erklären, dass alle ihre christlichen Gelübde und die Eide vor christlichen Gerichten ungültig seien. Jedenfalls gibt das Kol Nidre-Gebet jedem Juden die Möglichkeit, alle Gelübde und Schwüre vor sich und seinen Glaubensgenossen aufzulösen. Das Kol Nidre-Gebet wird nachweislich noch heutzutage in den Synagogen gesprochen und selbst der judenfreundliche Professor Strack in Herzogs Realenzyklopädie Band 5, Seite 128 gibt daher zu, es ist unleugbar, dass schlechte sowie schwache Menschen, die unkundig sind, diese Kol Nidre-Formel als eine Handhabe betrachten können, mittels welcher von übernommenen Verpflichtungen sich zu befreien möglich sei. Die Gefährlichkeit dieses Gebetes besteht also heutzutage noch. Ausführliches über dieses seltsame Gebet bringt das gerichtliche Gutachten Rabbinische Fabeln von Dr. Erich Bischoff, Leipzig Kramers Verlag, Seite 14 und folgende und Seite 42 bis 58, wo auch endlich dem verhängnisvollen Irrtum ein Ende gemacht wird, dass Kol Nidre ein durch Paragraf 166 StGB geschützter Bestandteil der jüdischen Religion sei. Zweitens, der Schulchan Aruch. Als Quelle diente Dr. Jakob Ecker, der Judenspiegel im Lichte der Wahrheit. Um aus dem Sammelsurium des Meeres des Talmud, die neuen Ausgaben bestehen gewöhnlich aus 12 starken Bänden, das geltende Recht auszuscheiden, unternahm der Rabbi Josef Karo in Safed die Herstellung eines gedrängten Auszuges aller wichtigen Gesetze des Talmud, den er Schulchan Aruch, das heißt gedeckter Tisch, nannte. Erster Druck 1565. Der Schulchan Aruch ist von allen echt jüdischen Rabbinern und Gemeinden als heute noch für alle Juden gültiges Gesetzbuch anerkannt. Das Werk zerfällt in 4 Abteilungen. Orach Chaim, Weg des Lebens, Jore D.A., Lehre der Erkenntnis, Eben Haezer, Stein der Hilfe und Choshem Ha-Mishpat, Brustschild des Rechts. Den für uns wichtigsten Teil bildet der Choshem Ha-Mishpat, worin das jüdische Zivil- und Kriminalrecht der Juden aufgezeichnet ist. Zum Verständnis des Folgenden sei noch bemerkt, dass die Nichtjuden stets mit Akum bezeichnet werden. In diesem Teile finden wir unter anderem folgende Sätze. Jedes Bet Din, jüdisches Gericht, hat das Recht, Todesstrafe, Konfiskation der Güter oder jede andere Strafe über einen Juden zu verhängen, wenn er sich gegen das Judentum und dessen Gesetz vergeht. Es ist verboten, einen Prozess der Juden unter sich vor dem Richter der Akum zu führen, sondern vor dem Bet Din soll man ihn führen. Einem Juden ist es verboten, für einen Akum zu Ungunsten eines anderen Juden Zeugnis abzulegen. Ein Goi und ein Sklave sind unfähig, vor jüdischen Gerichten Zeugnis abzulegen. Der Besitz der Akum ist wie herrenloses Gut und wer zuerst kommt, hat das Recht darauf. Wenn nach einer Stadt, wo der Handel in den Händen der Juden ist, fremde Kaufleute kommen und ihre Waren an die Akum billiger verkaufen, so soll man es ihnen verwehren. Wenn aber die Käufer Juden sind und den Vorteil davon haben, so soll man es ihnen nicht verwehren. Der Kommiss eines Juden ist verpflichtet, alles, was er findet, seinem Prinzipal zu übergeben. Auch wenn er sich von einem Akum eine schon bezahlte Rechnung nochmals bezahlen lässt oder sonst durch einen Betrug einen Profit macht, so wird das als gefundene Sache betrachtet und ist dem Prinzipal auszuliefern. Wenn ein Bote von einem Akum Geld holen soll und er erhält zu viel, so gehört das dem Boten. Hat der Bote es aber nicht bemerkt, dass es zu viel ist, so gehört es dem Empfänger. Wenn ein Jude mit einem Akum ein Geschäft macht und ein anderer Jude hilft dabei, den Akum zu übervorteilen, so müssen beide den Gewinn teilen. Schickt der Jude einen Boten, um bei einem Akum eine Schuld zu bezahlen, und es stellt sich heraus, dass der Akum die Forderung vergessen hat, so muss der Bote das Geld zurückgeben. Hat ein Jude einem anderen etwas verkauft, was einem Akum gestohlen ist, und der Akum fordert seine Sache zurück, so braucht der Verkäufer dem Käufer das Geld nicht wiederzugeben. Dem Akum gegenüber gibt es keine Übervorteilung, denn im Gesetz heißt es nur, deinen Bruder sollst du nicht übervorteilen. Wenn aber ein Akum einen Juden übervorteilt hat, so muss er es zurückgeben. Wer einen gefundenen Gegenstand einem Akum zurückgibt, begeht eine Übertretung. Wenn er es jedoch tut, um die Juden in guten Ruf zu bringen, so ist es erlaubt. Einer Akum soll man keine Geburtshilfe leisten am Sabbat, auch nicht durch eine Handlung, in welcher keine Entheiligung liegt. Wenn ein Akum stirbt, dem ein Jude etwas schuldet, so braucht man die Erben nicht zu bezahlen, wenn nicht andere Akum um die Schuld wissen. Einen Akum zu betrügen ist erlaubt, jedoch so, dass er es nicht gewahr wird, damit der Name nicht entweiht werde. Das heißt damit, dass Judentum und sein Gott nicht in schlechten Ruf kommen. Staatsgesetz nennt man das Gesetz, durch welches der König und die übrigen Staatsbürger Nutzen haben. Nach den Gesetzen der Akum soll man deshalb nicht richten, weil sonst alle Gesetze der Juden überflüssig wären. Wenn ein Akum etwas von Ruben kauft und Simon sagt dem Akum, die Ware sei nicht so viel wert, so muss Simon dem Ruben die Ware bezahlen. Wenn ein Jude dem König Abgaben unterschlug und ein anderer Jude verriet ist, so ist er ein Denunziant und verpflichtet, den Schaden zu erstatten. Es ist erlaubt zu töten den Verräter überall, auch heutzutage, bevor er denunziert hat. Wenn einer nur sagt, ich werde den und den anzeigen, sodass er an seinem Körper oder an seinem Gelde Schaden erleidet, so ist er, auch wenn die Geldsumme nur gering ist, dem Tode verfallen. Man warnt ihn und sagt, denunziere nicht. Trotzt er aber und sagt, ich werde doch anzeigen, so ist es ein Gebot, ihn totzuschlagen, und jeder, der ihn totschlägt, hat ein Verdienst. Wer dreimal die Interessen der Juden verraten hat, den soll man aus der Welt zu schaffen suchen. Zu den Ausgaben, die man gemacht hat, um einen Verräter aus der Welt zu schaffen, sind alle Juden des Ortes beizutragen verpflichtet. Die Auszüge aus dem Schulchan Aruch, die hier wiedergegeben sind, wurden teilweise in einem Flugblatt veröffentlicht. Als dessen wegen der Herausgeber angeklagt war, bestätigte am 14. Februar 1895 vor der ersten Strafkammer des Breslauer Landgerichts der Privatdozent Dr. Georg Beer als Sachverständiger unter seinem Eide, dass er die Stellen sämtlich in einer Breslauer Stadtbibliothek entnommenen Ausgabe des Schulchan Aruch gefunden habe und dass er neben